Ein Sprecher der politischen Abteilung des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes, der TVRK, veröffentlichte am 26. März eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt. Die Angehörigen des südkoreanischen Wiedervereinigungsministeriums, darunter der Minister Hong Yong-pyo, diffamieren jedes Mal die gerechte Ausübung der Selbstverteidigungsmaßnahmen der TVRK und sagen, dass die Atomwaffenentwicklung und der Raketenstart in Nordkorea ernste Drohung und Provokation darstellten und für die Änderung des Verhaltens Nordkoreas Sanktionen und Druck notwendig seien. Sogar behaupten sie, dass es in den Süd-Nord-Beziehungen trotz des Regierungswechsels keine rapide Veränderung geben werde, solange Nordkorea auf der Atomwaffenentwicklung bestehe. Am 20. März redete der Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums, dass die Einstellung der Zusammenarbeit und des Austausches zwischen Süd und Nord, darunter die Sperrung der Industriezone Kaesong, eine Zwangsmaßnahme gegen Atomtests Nordkoreas sei. Bei der allseitigen Unterbrechung des Betriebs der Industriezone Kaesong im vergangenen Jahr habe Nordkorea die Bitte Südkoreas um den etappenweisen Abzug abgelehnt und einseitig die südkoreanischen Unternehmen verbannt, wodurch die Schäden der südkoreanischen Unternehmen vergrößert worden seien. So vertrete der Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums die Tatsache. Der südkoreanische Vereinigungsminister Hong Yong-pyo führte gerne die Frage der getrennten Familien im Munde und benimmte sich unverschämt, als ob er sich für die Lösung der humanitären Angelegenheit zwischen Nord und Süd Interesse habe. Das Vereinigungsministerium Südkoreas brachte als Puppe und Konfrontationshandlanger von Park Geun-hye und Choi Soon-sil die Nord-Süd-Beziehungen zum Scheitern. Um seine antinationalen Verbrechen zu rechtfertigen, seine innerkoreanische Konfrontationspolitik, die im In- und Ausland hart kritisiert und zurückgewiesen wird, um jeden Preis Aufrecht zu erhalten und so auch nach dem Regierungswechsel die Nord-Süd-Beziehungen zur Nichtverbesserung zu bringen, lässt das Vereinigungsministerium solche sowjetische Worte fallen. Die Demokratische Volksrepublik Korea besteht darauf, dass das wiedervereinigungsfeindliche Vereinigungsministerium Südkoreas als eine Hochburg der unverschämten Faultiere, die von Steuergeldern leben, desorganisiert und seine Politik für innerkoreanische Auseinandersetzung bedingungslos abgeschafft werden soll. Die südkoreanische Bevölkerung soll das landesverräterische Vereinigungsministerium, das die Konfrontationspolitik der entlassenen Ex-Präsidentin Park Geun-hye befürwortet und für die Erhaltung seines dreckigen Lebens allerlei Missetaten unternimmt, zusammen mit ihr unverzüglich ins Grab der Geschichte beerdigen.